Haben Sie eigentlich was zu trinken? Was mich betrifft, ich sitze nämlich schon wieder mal auf dem trockenen Abweiher. Jetzt halten Sie mich immer. Bloß nicht für frivol. Herr Männchen und die anderen. Robert, wie er da steht. Als wäre es er selber, der gestorben ist. Lilly, Liebling. Lass mich doch. Als wäre es Robert und nicht unser guter Carlos. Nein, nein, das ist nicht frivol. Ich brauche einen Antikummerschluck. Wir alle, schaut mir. Ach, du hast völlig recht. Da drüben gibt's mehr als genug. Ich sehe mal nach. Ja. Du denkst das auch nicht. Nicht von mir. Als wäre ich nicht mindestens so traurig wie ihr alle miteinander. Da möchte ich lieber erst gar nicht mal drüber nachgrübeln, wer hier am traurigsten ist. Die liebe Billy soll das nicht kränken, aber Lenore war immerhin seine Frau, nicht wahr? Ja. Die Mutter seiner Kinder. Entsetzlich, es ist einfach zu entsetzlich. Ja, sie hat es am schwersten getroffen. Muss ja, ne? Na, schauerlich, arme Lenore, viel zu jung für einen solchen Verlust. Ja. Die Kleinen, die wirken ja ganz alltäglich, so wie immer. Irgendwie ist das den Kindern noch nicht aufgegangen, in seiner ganzen Tragweite, in der vollen Dimension. Ach Gott, ja, Kinder. Es kommt nämlich auf die Fähigkeit zu trauern an. Die Unfähigkeit zu trauern, habt ihr das gelesen? Ja, naja, sicher, sicher. Oder aber gehört. Gelesen. Also ich brauche das Trauern nicht erst zu lernen. Weiß der Himmel nicht. Was unseren guten Toten angeht, der war noch nicht von so modernen Verdrängungen betroffen. Mir kommt das alles doch so ziemlich wie ein Krampf vor. Ja. Modisch. Ich finde, das ist normal. Wenn gestorben wird, wird getrauert. Basta. Man braucht sich zu übertreiben. Also ihm, unserem heutigen Toten, wäre das auch schon mal überhaupt nicht recht gewesen. Übertreiben, das Trauern. Trauern überhaupt. Wenn ihr mich fragt, er war gegen sowas. Sowas wie Köpfe hängen lassen und dergleichen. Womit du völlig recht hast, das war wohl gewissermaßen sein italienisch-romanischer Humus. Ja. Ich meine, seine Abstammung und so das Clanhafte, das man dort noch hat. Anzunehmen, dass sie da ohne Psychiater auskommen mit ihrer Lebensweise. Oder sagen wir Lebenseinstellung. Aber was willst du? Wir sind nicht die. Wir sind quasi entwurzelt, irgendwie unbehaust oder sowas in der Art. Die Italiener hat es anscheinend noch nicht so gepackt wie uns hier oben. Oh, die kriegen das Alter noch mit, von klein auf. Es wird in den Familien gestorben, die Großmutter stirbt, während der Urenkel gestillt wird. So ungefähr. Eigentlich richtig schön. Naja, nun war unser lieber Carlos... Don Carlos, ja. Unser lieber Don Carlos. Nun war er noch nicht alt. Ich meine nicht in dem Alter. Weit davon entfernt, wo man die Leute abschiebt, um ihre Vergreisung mit allem... unappetitlichen Drum und Dran nicht mitzukriegen. Allerdings sein Sterben, das zog sich auch über Monate hin. Alt oder jung? Ja, also, ja. Wie alt war der eigentlich? Diese Dinger haben es irgendwie... wenn man für Süßes zu haben ist... Nein, nicht zum Wein, sonst schon. Okay. Ja. Noch nicht mal 50, glaube ich. Nein. Ja, ein wahrer Jammer. Was meinen Sie, Dichter? Robert! Ja, ich glaube, ich finde es am besten für die Hinterbliebenen und für den, der hinterlässt, wenn ganz enorm frühzeitig gestorben wird. Wenn ein alter Mann stirbt, hinterlässt er einfach zu viel Material. Wie meinen Sie das? Ich meine, wenn ein kleines Kind stirbt oder ein Mensch im besten Lebensalter wie Carlos, voller Schaffensstrahlung. Aber bei einem alten Mann ist einfach mehr Material zu betrauern, mehr Lebenszeit, mehr Erinnerungen. Es ist ein viel kompakterer Verlust. Das stimmt. Man kann einen, der sehr lange gelebt hat, überhaupt nicht mehr wieder aus der Welt rausdenken. Ich dachte, wir hätten vor, keinen Trübsinn zu blasen. Schon ihm zuliebe, wie auch Carlos, weil er eben so war, wie er war. Lenore, sie ist ja nur eine wahre Nordländerin. Nordländerin? Aber sicher hat Carlos doch sehr auf sie abgefärbt, sein Wesen und so. Nordischer geht's ja kaum, obwohl... Sie ist deutsch, aber dem Aussehen und dem Habitus, na, ich weiß nicht, da hat sie was von einer Skandinavierin. Ja. Ja. Die Kinder. Oh ja, danke nochmal, aber bitte schenkt nicht so vornehm ein. Mach's doch diesmal voll. Doch reichlich da. Also die Kinder, wollte ich sagen, scheinen vom väterlichen Naturell profitiert zu haben. Seht euch nur Luigi an, dort am Buffet bedient. Süß. Ja. So ein kleiner Wicht, ganz unschuldig. Wir lächeln. Ja. Du beschimpft mich, verflucht mich, oder? Was denn jetzt? Was ihr wollt, aber mein Glas ist schon wieder leer und das stört mich trotz allem und wegen allem. Nämlich gerade, weil ich fähig bin zu trauern. Weiß Gott. Billys Vorfahren waren Hugenotten. Waldenser, ja, das ist so. Ach Gott, Gott. Ich schieß mal. Ach, Heimelig. Wie? Heim. Schöner Klang. Und heute, na ja, Frau Auerbach. Na, mit Auerbach kannst du noch heilfroh und zufrieden sein, Billy. Isabel Heim. Isabel. Dann wird man eines Tages eine Billy Auerbach fähig zu trauen. Und leicht versoffen schätzen, nicht? Also tu mal ein bisschen langsam. Kurzum, verstört bin ich sowieso erst. Billy. Doch, da könnte jeder von euch von meinem Arzt einen Attest drüber kriegen. Was der an mir rumlaboriert, der Ärmste. Na, zweitens, ihn, Don Carlos, ihn hätte es auch gestört. Ja, ja, leere Gläser, klappt mir das ruhig, Sie auch. Robert, mein lieber Mineralwasserpoet. Rosa ist Billy, warum verschnuppelst du alles? Na Gott, aber Billy hat recht, wie Sie da bei uns stehen, Robert. Stocksteif, stocknüchtern, stocktrocken. Oh. Ist das Ihre neue Masche? Mit Stock gibt's viel. Stock besoffen. Hör doch auf. Hör auf, jetzt bloß keine etymologischen Erläuterungen, Bernhard. Später mal gern. Robert, nun setz dich doch endlich mal auf deine ungepolsterten vier Buchstaben. Ja, los! Steht in der Gegend wie ein Fragezeichen. Oh, tatsächlich. Er würdigt uns dermaßen, dass er sich setzt. Bravo. Lasst mich mal weitermachen. Mit meinem Gedankengang. Ja, bitte. Danke, das war endlich mal gut eingeschenkt. Endlich mal jemand, der mich versteht und der mal handgreiflich wird. Nein, ich bin nicht zynisch. Überhaupt nicht. Also erstens, das Trauern. Irgendwie findet es ja doch statt, selbst wenn es gegen den Willen des Toten wäre. Es wird einfach weniger pulslos, indem wir uns hier was zu Gemüte führen. Es wird hochprozentiger, falls ihr das als Wortspiel nicht missversteht. Zweitens, naja, darüber haben wir genug geredet. Du redest nie genug über irgendwas, Herz. Ach, mein Mann. Es ist furchtbar. Ja. Wenn er was einfach nicht mitkriegt, dann ist es Überschwang. In welcher Form auch immer, alles, was sein Moderator überschreitet. Also, Don Carlos, wie er sich uns als Hinterbliebene gewünscht hätte. Mir ist das klar. Ja, schweren Schmerz empfinden, das konnte auch er. Das konnte. Und wie überhaupt empfinden, das war nun wirklich seine Sache. Alles intensiv. Schmerz und Glück. Hör zu, Robert, jetzt ist sie bei deinem Thema. Inwiefern? Ich meine, er war gegen sowas Lahmes, wie lediglich trübes Rumhocken nach dem Todesfall, ein bisschen Nippen mit ödem Ausdruck, so Klammern. Was soll all der Schmerz und Lust? Also wobei mich trotz Goethe doch immer wieder der verkehrte Artikel stört. Das ist doch merkwürdig. Der Schmerz und Lust. Lust ist doch weiblich. Richtig. Ja. Süßer Friede, komm in meine Brust. Ist unheimlich gut. An den Mond, aber mindestens so. Unheimlich begütigend. In dem ist auch Schmerz ja gerade deshalb. Es ist tröstlich. Das ist seine neue Phase. Ist das die neue Sensibilität? Da wird hier jetzt viel drüber geredet. Ist wieder ihn. Ja. Bei mir ist es immer die alte Sensibilität. Ihn hätte mein leeres Glas gestört, genauso wie alles, was nicht überschwänglich ist. Nee, bitte das nicht. Ich glaube schon, er hasste das. Wäre er hier und fast ist mir so, als wäre er's, dann hätte ihn sein eigenes Glas, sofern es überhaupt je leer gewesen wäre, auch nur für ein paar Minuten ganz furchtbar gestört. Ja. Billy, ich bin völlig deiner Meinung. Ich erlebe ihn übrigens mal, Carlos, bei einem wahren Totenschmaus. Sein bester Freund, wohlgemerkt, der war der Anlass, beziehungsweise also der Verstorbene. Und er, Carlos, der hat reingehauen. Ja, anders kann man es nicht nennen. Und nachgespült. Ich kann euch sagen, ja, und auch gelacht, ja, wohlgelacht. Ja, er hat ein wunderbares Lachen, so aus der Kehle, ansteckend. Erwärmend und... Also ich denke genauso allmählich. Lieber wirklich mal anfangen, diesen ganzen Jammer runterzuspülen. Damit geht der Jammer ja nicht weg, aber... Was heißt anfangen? Was aber? Herrgott, Robert, stell dich doch nicht so quer, so stumpfsinnig. Sei doch nicht so steif. Im Grunde kapiert er es längst. Er will uns nur einschüchtern. Na lass ihn, Johann. Ach, immerhin, er sitzt mittlerweile, unser Einzelgänger. Er ist ein Spielverderber, wenn er mich fragt. Auch fragt die Autoren nicht, fragt ihre Lebenslänge. Ja. Was für ein Spiel verderbe ich euch denn diesmal? Den Saufspiel oder das Trauerspiel? Was auf eins rauskommt? Robert, hier. Verzeiht ihn mir. Bitte schön. Naja, ich muss oft genug um Gnadenerlasse ersuchen. Ich für ihn. Er macht die Opposition. Rede du nur, ich weiß es. Und ich trinke dieses Glas ab ihm. Ja, ja, schon wieder. Vater, sieht's doch hier so aus, als hätte der gute arme Carlos noch selber vom Sterbelager aus dieses Flaschenarsenal bestellt. Also, ich fürchte, reden konnte am Schluss kaum noch. Ich weiß nicht genau, wie das am Ende zugeht mit einem Bronchialkarzinom, aber die Stimme, ich weiß nicht. Die doch, das ist ja, dann eben schriftlich. Oder er hat es vorher abgesprochen mit Lenny, mit Lenore. Vorausorganisiert. Sie haben ja ungefähr ein halbes Jahr lang dies hier alles planen können. Schauerlich im Grunde. Ich frage mich immer, ist es besser, dass der Arzt dann informiert oder soll er es lassen? Nur die Angehörigen, ich komme da nicht dahinter. In einem Fall kann so eine Information vernichtend sein. Tödlich. Wieso? Tödlich sowieso. Ja, nun eben tödlich im übertragenen Sinn. Etwa vielleicht für eine physisch gesunde, psychisch aber labile Angehörige. Oder rascher tödlich für den Todeskandidaten selber. Und im anderen Fall, fast hätte ich gesagt, lebensrettend. Tödlich oder lebensrettend? Tödlich ist ja alles für einen Todeskandidaten. Lebensrettend überhaupt nichts mehr. Was meinen Sie, Robert? Haben Sie heute die Einseligkeitsplatte aufgelegt? Wir gehen ihm auf die Nerven. Lieg ich da richtig? Ja, ich gehe mir selber auf die Nerven. Das Ganze. Todeskandidaten, Kauderwelsch. Wir Todeskandidaten allesamt, wie wir hier um die Häppchen und Flaschen lebensrettend tödlich auf unsere Sterbedaten zuplaudern. Ich finde es nicht nett von dir, weiß der Himmel. Nicht liebenswürdig, wie du daherredest. Es ist überdies sehr wenig geschmackvoll. Och, Kinder. Man stellt sich vor, ich meine, trotz vieler Schwierigkeiten, gewiss, es wäre doch aber ungemein anregend, mit einem schöpferischen Menschen zu leben. Was für ein Geschenk. Ich dachte immer, Johanna, sie ist zu beneiden. Als Roberts Lebensgefährtin an seiner Seite. Oder Lenore. Jetzt natürlich, für sie ist das vorbei. Ziemlich machtlos, ne? Ich bin sicher, Carlos war nicht annähernd so schwierig, wie mein Robert es ist. Ja, wer weiß. Vielleicht hatte Lenore es doch in vielem leichter, ne? Sie hatte es leichter. Schon wegen des Typs, der Carlos war. Menschlich, schon deshalb. Don Carlos, meine Teuerste. Ja, Don Carlos. Dann aber auch, weil er komponierte, dirigierte. Mehr Welt drumherum, weniger hermetisch, weniger Monomanie, nicht dauernd diese Introspektion. Ganz anders als bei einem, der schreibt. Beziehungsweise halt so schreibt, wie Robert schreibt. Wer nun mal behauptet, nur schreiben zu können. Wobei ich behaupte, es geht ihm dann nicht ums Können, sondern ums Wollen. Genau. Läuft auf eins raus. Ach, wann endet das? Ah, hallo, OB, bester Oberbürgermeister. Leisten Sie uns Gesellschaft? Ja. Wir reden auch kein Wörtchen über die Waldtrasse oder sonst was kommunal. Dann wage ich mal den Versuch mit euch dummen. Ja, wir reden von Don Carlos. Das lässt uns nicht los. Mhm. Wie sehr doch, na doch, ja, ein Beispiel war. Ja, bis zuletzt. Oh, ja. Eine Lebenseinstellung, aber sowas kann man wohl nicht lernen, oder doch? Zumindest nicht ablauschen, abgucken, abschreiben, ne? Ich halte gar nicht so wenig von autogenem Training. Mich hat das ganz enorm wieder hochgebracht. Ach, und meiner Migräne begegne ich jetzt einfach wie ein Gefeiter. Ich weiß jetzt, wann eine bevorsteht und wie ich mich zu ihr zu verhalten habe. Die Schmerzen sind ja die gleichen, aber die Einstellung zu den Schmerzen, ne? Und das ist ja... Neulich in Wolfsburg. Das kann auch in Lünen gewesen sein oder Münster. Ach, der Jedenfalls sagte der Leiter des Kulturamtes zu mir, um euren OB, da kann man euch wirklich beneiden. Gib mal die Flasche darüber. Das muss ich gießen. Auch Sie, OB. Auch Sie haben so eine Lebenseinstellung, so eine innere Gelassenheit. Fast ähnlich der des armen Carlos. Ja. Nur eben nicht auf südländisch quasi. Ja, ja. Ja. Einem inneren, heiteren Mann. Ja. Dieses Gefasstsein und dieses Hinnehmen von Leben als einen Zustand, der glücklich ablaufen kann. Bis hin zum Bronchialkarzinom. Viel Glück. Robert! Und doch, ja, auch das hat er irgendwie gemeistert. Wirklich. Von selber läuft Leben nicht glücklich ab. Nicht ohne Bewusstseinstraining. Nicht einfach so, so zufällig. Sein neuer Tick. Ihr wisst ja, Robert hat eine mit Aussprüchen vollgepinnte Wand und jetzt sind lauter Zitate über das Glück dran. Aha, Freud. Die Absicht, dass der Mensch glücklich ist, ist im Plan der Schöpfung nicht vorgesehen. Man darf eben nicht nur eine geplante Sache sein. Man kann was tun gegen eine solche Absicht. Man kann eine eigene Absicht haben. Sie meinen, es gehört schon Köpfchen dazu zum glücklich Leben, wenn man so sagen darf? Vielleicht hat er doch einen Gin in seinem Wasser. Ein was? Den Gin würde ja keiner sehen. Köpfchen, das ist ziemlich wenig und sehr doof. Viel Kopf, viel Gehirn. Übrigens, ich fand, es stand Ihnen einfach besser früher, der Alkohol. Es war mehr Hinfälligkeit und mehr Gefährdung. Das passte einfach besser zu Ihnen als jetzt Mineralwasser. Das ist was dran. Für mich waren Sie mit Alkohol auch überzeugend. Ja. Ihr meint es nicht gut mit mir. Sie waren immer ein richtiger Kontrast, Robert. Oh ja. Halten Sie sich eigentlich für emanzipiert? Meinen Sie mich? Ob ich vorsichtshalber meinen Mann fragen, weiß wahrhaftig nicht. Man kann nicht einfach drauf ankommen lassen und so dahinleben. Einfach Glück, einen Moment, so hinnehmen. Hören Sie, am Phänomen Glück sind schon die besten Philosophen gescheitert. Oh. Wieso? Schiller? Oh, kein Philosoph. Die Dichter, die sind leichtsinniger mit dem Denken. Naja, dann halt Kant oder dieser ganzen antiken Griechen. Das Glück herstellen, das ist eine Arbeit, eine Mitarbeit. Überhaupt meine ich mehr Glücksfähigkeit und dass man einen Waldgang... Wir haben versprochen, nicht von der A so und so Waldtrasse zu reden. Ein Waldspaziergang, dass man ihn völlig versauen und vermasseln kann durch ein erstes Streitwort dessen, der mit durch den Wald geht. Dann muss man dringend möglichst am nächsten Tag den Wald wieder aufsuchen und ihn und sein eigenes Gefühl in ihm rehabilitieren. So, wer hat denn wem neulich den ganzen Spaziergang vermasselt? Das andere Wort aus deinem Wortschatz nehme ich dich in den Mund. Wer denn und wem? Ich nehme mich ja nicht aus. Aha, bei ihm ist alles in großer Höhe motiviert. Aber ich erinnere mich auch an Anfänge gegen das Glücksgefühl, die nicht ich gemacht habe. Jetzt spielt er darauf an, dass ich neulich mal wieder riskiert habe, mich nach seinem Manuskript zu erkunden. Johanna. Er verzettelt sich sonst, wenn man ihn wochenlang so allein vor sich hinschreiben lässt. Auch nicht schwer. Ja, manchmal ist es schon besser für ihn, wenn er raus muss mit der Sprache. Du hast ihn gemacht. Ja, ja, und ich, die böse Ehefrau, ich zerre ihn aus seinem bequemen Schweigen, aus seinem Pseudo-Frieden. Am Ende dankt er mir's. Wenn auch selbstverständlich nicht vernehmbar. Ja, und dann stand anderthalb Stunden lang der ganze Wald voller Redakteure und Lektoren und Leser und Kritiker und voller törichter Sätze, kranker und krankmachender Sätze. Aber in den Wald gehören Bäume und man muss sie sehen können und gar keine Lektoren und ganz wenig Sätze. Robert, Ihrer Sätze wegen sind, und ich sage Gottlob, sind schon Wälder, ganze Wälder abgeholzt. Wunderbar. Sie haben Lichtungen in den Wald gebracht. Ja, bei ihm, ich meine mal, endlich wieder Carlos. Bei ihm kam das als etwas Selbstverständliches, das Glück, das Heitere oder so. Nicht sehr Erstelltes. Robert, das war die Basis. Das war kein Kunstprodukt bei Carlos. Glück. Ja, in dieser Hinsicht war er zu beneiden. Ich sagte das sehr oft zu meinem Mann. Stimmt's, Bernie? Auch ich habe schwer zu schaffen mit meiner Sensibilität, Robert. Weiß ja, Gott, da sind Sie nicht der Einzige. Und Sie haben immerhin ein Ventil. Ihr Schreiben. Weiß der Himmel, Sie können etwas loswerden. Warum sehen Sie jetzt so verärgert aus? Sicher, weil er das mit dem Ventil so hasst. Strattet er einfach immer ab. Aber was dran ist, sicher. Es war diesmal, weil ich dauernd höre, weiß Gott und lieber Himmel. Ausgerechnet nach einem Begräbnis ohne jede Religion und zwischen durstig trauernden Hinterbliebenen ohne jede Religion. Robert! Das macht ihm nichts. Es bringt ihn zurück. Sind Sie denn etwa noch religiös? Bist du etwa unter die Frommen gegangen, Robert? Hm? Für mich gibt's nichts Öderes als diese weltlichen Begräbnisse, diese Hilfskonstruktionen. Kaum was Öderes und Ratloseres und Verlogeneres. Alles am Schauplatz Friedhof weist auf den lieben Gott und den Himmel hin. Die Kapelle wird benutzt, klar, also missbraucht für ein Gequassel ohne den lieben Gott. Der Unvergessene, Schnellvergessene, Unvergesslich, Vergänglich. Nun gib mal über Frieden, ja? Er scheint wirklich neuerdings ein Vormann zu sein, unser grimmiger Textmacher. Ich muss es immer wieder denken. Ja. Danke, ich nehme noch einen Schluck. Diese Heiterkeit bei Carlos. Oh. Er wäre entsetzt über eine trübselige Trauergesellschaft. Schatz, das hatten wir doch schon. Ja. Also, diese Tartarbrötchen sind oberster Klasse nebenbei. Ich gebe bloß ein bisschen zu mild Gewürz für meinen Geschmack. Du kriegst noch mal was mit der Nier, mit deiner Salzerei. Was ich auch täglich dreimal, also bei jeder Mahlzeit, zu Robert sage. Es ist gut für Robert, dass er sie hat, Handchen. Also wirklich. Eine, die auf ihn aufpasst, so im Alltag, meine ich. Das ist wichtiger, als man meinen sollte. Richtiggehend relevant ist das. Von der Mehrwertsteuer bis zum Tafelsatz. Mehrwertsteuer, das höre ich. Es wird ein bisschen zu wenig gewürdigt. Übrigens, nochmal, Carlos, wisst ihr, dass er noch an einem seiner paar vorletzten Tage in Mailand dirigiert hat? Nein. War das nicht beim Holland-Festival? Egal, aber über Taxi, Flugzeug, Mietertaxi und so weiter. Er hat's geschafft, auf Teufel komm raus, kurz vor dem Tod. Toll. Gibt's da eigentlich noch was? Stell sich das vor. Lenora hat es bis in alle schrecklichen und doch auch schönen Einzelheiten erzählt. Sie war natürlich dabei. Schon ein schwer gezeichneter selbst wissend, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Aber eben das war seine Hoffnung, dabei sein. Und bis zuletzt musste er aktiv sein. Ja. Er war schon ein Verlorener. Aber welche Haltung und was für eine Strapaze, dieses letzte Konzert. Irgendwelche berühmten So-und-so-Symphoniker. Und er hat's durchgestanden. Ein Todkranker am Pult und jeder Musiker hat's gewusst. Skandalös. Hm? Bis zur Pause hat man ihn stehend dirigiert. Nein. Ja. Nein, doch. Und das nach Monaten im Bett. Stehend. Lenore hat genau gewusst, was für ihn gut war. Deshalb auch das Konzert, die ganze Müse. Und deshalb auch das hier, fast ein Bankett. Wieder eine Art Festival. Franziska, Sie sehen blöd aus heute. Wie schaffen Sie das? Hier ist noch klar. Seine ist down, richtig knockout. Aber Sie... Einer Frau sagen, dass sie gut aussieht, ist eine Art von seelischer Körperverletzung. Deshalb sagen Frauen so gern, dass sie gut aussehen. Eine der anderen. Ha, ist das wieder so ein Dichterfund aus Ihrem doch immerhin männlichen Gehör? Frauen denken nur an Frauen. Denken zuerst an Frauen beim Aussehen und so weiter. Aber sie meinen es nie im Sinn von Solidarität gut miteinander. Alles Wettbewerb. Na. Und zunächst mal ohne einen Gedanken an den Mann dabei, an die Beute. Schön sein, aber nicht in erster Linie für einen Mann, sondern schön sein, um schöner zu sein als eine andere Frau, als irgendeine. Ach, da muss ich aber auf Entschiedenste widersprechen. Was bildet ihr Männer euch eigentlich ein, über uns zu wissen? Wenn ich mich vor den Spiegel stelle und vor meinen Kleiderschrank, denke ich eigentlich überhaupt nur an mich. Ich möchte um meiner selbst willen gut aussehen. Nicht die Rede von Konkurrenz. Ich will mich wohlfühlen. Und das klappt nur, wenn ich einigermaßen mit meinem Äußeren zufrieden bin. Ja, und halten wir nicht etwa zusammen, zum Beispiel auf dem Gebiet der Emanzipation? Ja, wenn ich das Wort schon höre. Na, was dann, ja? Na, bitte schön. Er starrt wie alle Begriffe. Ich muss ihn einfach an meinem Bewusstsein vorbeiziehen lassen, unbeantwortet. Ich muss einen Begriff völlig zertrümmern, ehe ich greifbare Einzelstücke vielleicht erkenne, in einer Auflösung des Begriffs. Und dann kann ich mich erst zu Ihnen verhalten. Reaktiv. Ja, zumindest, nein, wirklich, ich möchte keinen Alkohol. Uiuiui, Sie Asket. Haben Sie nicht gehört? Ein Rausch stand Ihnen einfach. Na, ja. Früher. Asket? Schön wär's. Er raucht, als gäb's beispielsweise keinen Bronchialkrebs und keinen Don Carlos jetzt unter der Erde. Na, was sowieso mit seiner Leber ist, bei den ganzen Schlafmitteln und dem übrigen Zeug, das er schluckt. Besser nicht dran denken. Ich rauche nur jede Stunde. Schon jede Stunde eine zu viel. Oh, so Robert, machen Sie weiter mit uns Frauen. Ja, mich amüsiert das zunächst mal, wenn man davon ausgeht, dass es Theorien sind. Und dass wir vielleicht wirklich so einen Eindruck erwecken. Man weiß nie schließlich. Und zumindest will jede Frau lieber hören, dass sie ziemlich elend, mitgenommen, hinfällig, zerbrechlich und so weiter aussieht. Ja. Doch nur nicht gut, rotbackig, wohlauf, glänzend erholt. Da würde man ja sofort auf einen Mangel an kompliziertem Innenleben schließen. Und für das Innenleben einer Frau gehört sich nun mal, dass es übersensibel ist. Ach, meine Arme, so hält sie es gern. Du siehst wahrhaftig ferienreif auf. Ist was mit dir? Wirklich, Meta? Ich gebe dir einen Rat. Wenn du mal eine Feindseligkeit gegen eine deiner überzähligen Freunde loswerden willst, sage ihr, hast du nicht etwa an Gewicht zugenommen, Liebste? Na, das geht. Ach, reicht mir doch mal diese tröstliche Flasche da. Nein, nein, jetzt mal etwas Hartes. Wirklich, mir ist dauernd so, als wäre er der heimliche Arrangeur von all dem hier. Don Carlos, ja, er. Und hier. Und uns. Ja, er wird dieses Fest mit Lenore besprochen haben. Oder sie kannte ihn gut genug. Wusste, wie er sich's gewünscht hätte. Sie wusste immer, was er braucht und was er auch jetzt noch braucht. Sozusagen in seiner Abwesenheit für immer. Ach, das tut gut. Ich finde nicht, dass er abwesend ist. Eben weil es jetzt hier so ist, wie es ist. Nicht wirklich abwesend, meine ich. Ich finde, er ist unter uns. Er ist der eigentliche Gastgeber. Prost, Carlos. Ja. Prost. Prost. Ciao. Ja. Carlos. Kann mir nicht helfen. Mir will das nicht aus dem Kopf, sein letztes Konzert. Zu Tode erschöpft danach, als er den Taktstock für immer hinlegte. Aber der Beifall, mit dem Beifall im Ohr sterben, wem passiert schon solch eine Befriedigung? Wem von uns normalen? Zu Tode erschöpft. Dauernd passt jetzt alles eigenartig. Hm? Das Vokabular fällt uns gar nicht so auf, wie die Redensarten dauernd ein bisschen was mit dem Tod zu tun haben. Nicht? Weil das ganze Leben was mit dem Tod zu tun hat. Ein bisschen was ist untertrieben. Miesmacher. Was würden Sie, Robert, kurz vorm Tode brauchen? Hm? Wahrscheinlich schreiben wie ein gehetztes Wild, graphomanisch das Letzte hergeben. Oder vielleicht eine Dichterlese. Opiate und den lieben Gott, den jetzt gleich. Es ist sowieso kurz vor dem Tod. Na. Mehr oder weniger kurz vor dem Tode. Fang doch nicht schon wieder mit deinem lieben Gott an. Das ist nämlich neu bei ihm, die Opiate und der Tod weniger. Und dieses Buffet, dieses Alkoholangebot, passt zu ihm so wie das Konzert. Warum immer an den Tod denken? Nehmen Sie sich ein Beispiel an Don Carlos, lieber Robert, und auch an Lenore. Leben! Führt Tod sicher zu einigen Besäufnissen. Schon wieder, habt ihr es mitgekriegt? Tod sicher. Ach so. Das ist eigenartig, wenn man erstmal darauf aufmerksam wird. Alles wird zu Metaphern. Was meinen die Dichter? Und nicht darüber nachgedacht. Ich habe es ja erklärt, ich habe meine Wirklichkeitsverlustprobleme. Hören Sie mal, Robert, sind Sie eigentlich ein ernster Mensch? Oder was sind Rollen bei Ihnen und Posen und Image und so? Man hat so den Eindruck, na, ich weiß nicht recht, ich kann mich auch irren, aber ich komme von dem Eindruck nicht ganz los, Sie wollten betont und wie in einer Abwehrhaltung jeweils in einem Widerspruch zu den anderen stehen. Ja, wurde vorhin schon angedeutet. Ja, ja, ich weiß. Zu ihrer Umwelt jeweils. Wir gestehen ihnen ja ohnehin Andersartigkeit zu. Künstlern gegenüber sowieso immer. Aber sie machen es wenigstens heute Nachmittag sehr exzessiv. Zur übrigen Menschheit verhalten sie sich heute geradezu wie ein Widerstandskämpfer. Wenn andere sich alkoholisieren, trinken sie Mineralwasser. Aquaminerale. Oh, Lenore. Lenore. Freunde, habt ihr alles, was ihr braucht? Ja. Es soll ja nichts fehlen. Ach, Lenore, meine Liebe, du siehst ja, wir haben uns versorgt. Wir glauben nämlich, wir sind es ihm schuldig. Meine Arme, und wie du das hier alles machst, es ist eine Spitzenleistung. Aber denk nicht, wir würden uns hier so einfach dem Trinken und Essen hingeben und dächten uns nichts dabei. Wir reden unablässig über ihn. Ja. Lasst euch's gut gehen. Ich muss meine Runde machen. Ciao. Ciao. Ciao. Hör mal, Robert. Es ist nicht gerade höflich oder angebracht. Du raff dich auf, mein Bester. Ach, lassen Sie. Wenn er jetzt so ist, dann kann ich das annähernd verstehen. Außerdem trinkt er Wasser, das kommt hinzu. Vielleicht hat Lenny einen Kaffee für sich. Also mir meinerseits. Mir geht's trotz der Aufputscherei nicht sehr viel anders jetzt hier. Als Begräbnissen bin ich nicht gewachsen. Der Tod macht mich einfach fertig. Wen denn nicht? Was hat der Tod so an sich? Nun antworten Sie doch. Sind Sie ein ernsthafter Mensch? Ich fürchte ja. Sie fürchten? Beziehungsweise ich hoffe, es ist dasselbe. Grüß dich, Kläuschen. Ach, Infektion. Was sagen Sie zu unseren diversen Krisen, Energiekrisen und sowas? Ha? War es eigentlich eine? Ich meine, ZB mit dem Öl. Sie haben es doch reingelegt, oder? Also, Krise sage ich nicht dazu. Es handelt sich um lang vorhersehbare Verknappung. Genau. Das konnte so nicht weitergehen mit dem Überfluss. Es ist uns allen eine Lehre, wenn ihr mich fragt. Wir werden eine ganz neue Solidarität untereinander entwickeln. Ich sehe das sehr positiv. Es wird wieder brüderlicher zugehen zwischen den Menschen. Große Rechnungen, große. Jeder, der Bescheid wusste, hat darüber Bescheid wissen können und müssen, und zwar seit Jahren. Satz. Also lassen wir mal die anderen über die schwindenden Energien reden. Robert, ich bitte Sie, machen Sie noch weiter mit mir. Meinen Sie es eigentlich gut mit den Menschen, Robert? Ja, nun aber Schluss, Billy Auerbach. Bester Franz Auerbach und Ehegatte. Mich interessieren diese höheren Sachen. Ich sitze nicht alle Tage neben einem, der schreibt. Die Menschen. Ich sehe immer Einzelexemplare und nicht die Menschen. Aber meinen Sie es nun gut oder nicht? Na, ich glaube, ich meine es verdammt gut. So gut, dass es meiner Gesundheit permanent schadet. Ja. Billy, nun lass doch mal deine Abfrage rein. Also, warum sollten wir uns nicht gerade in einem solchen Moment über dieses und jenes aussprechen? Angesichts des Todes stellen sich immer die Fragen nach dem Leben und Herzchen, so weiter. Herzchen, hast du noch einen Schluck für mich? Und wieso bitte sollte ich nicht einen fragen, der zuständig ist, wenn wir schon einen Dichter unter uns haben? Oder hören Sie das nicht gerne? Ich höre was und verstehe nichts. Wieder nichts zum dran festhalten? Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Also wenn schon Bibel, dann doch sicherlich auf das statt damit. Och, Kinder, ich bin, fertig. Gestern Abend, ich endete in einem Geheul regelrecht. Ja, andererseits, du hast ein paar Korn zu viel gehabt gestern nach dem Western. Also, trotzdem, wenn ihr was nachgibt und unseren lieben Don Carlos, also stimmt's, Billy Schatz? Ach, er war übrigens versessen. Ja, ja, Carlos, ja. Billy hat ihn auf ihre Weise ungeheuer gern gehabt. Er hat sie oft hochgerissen, dass es diese Art zu leben gab. Nicht bei ihm. Ich glaube, im dritten gibt es später einen Western nebenbei. Ja. Robert, warum gibst du den Leuten dauernd so grässliche Sachen zum Besten und Antworten, die vorhin hören und nichts verstehen? Was hast du, Mann? Hast du wieder was geschluckt? Hm? Ich bin nicht zuständig. Billy hat gemeint, ihr hättet durch mich einen bei euch hocken, der zuständig ist. Ich bin nicht zuständig für den Tod. Leider. Wäre ich's doch. Es war übrigens nicht nach dem Western. Ja. Das heißt, ich habe schon gar nichts mehr mitgekriegt. Ja, aber hast du heute rechtzeitig dein Psychozeugs genommen, Schatz? Na, und wie? Hast du? Die Höchstdosis. Oh. Oder mehr. Ja. Also, wenn ich es euch sage, ich mag es so gut wie nichts. Es gibt seelische Verfassung. Kindi kommt gar nicht hier mehr an. Mir hat sie recht. Ich glaube, manchmal hilft wirklich nur noch der verfluchte, hochgeschätzte Alkohol. Das hilft ja manchmal. Oder aber ein Gespräch. Deshalb wandte ich mich an Sie. Ich glaube schon, dass ich ein ernster Mensch bin, aber kein Trübsinniger. In dieses Denkkästchen lasse ich mich nicht mehr reinstopfen. Ach, Robert, jeder von uns lässt mal den Kopf hängen. Und Ira schien mir immer schon besonders tief zu hängen. Irgendwie gehört das sogar zu Ihnen. Ja, ich meine, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Nicht jeder kann ein Don Carlos sein. Nein, weiß der Teufel nicht. Leider nicht. Ich hab's auch nicht. Wenn es euch interessiert, mein Robert hat eine ganze Skala von Genussfähigkeiten, ihr Lieben, falls euch das enttäuscht. Das andere ist bloß sein Image. Aber abends ein Spielfilm im Fernsehen. Nein. Und dann erlebe ich ihn ja auch bei Mahlzeiten. Und er ist fast vernascht, ist er. Der alte Gauner, Gangster. Aber ich kapiere es auch nicht, wenn er mit dem Schreiben loslegt. Irgendwas ändert sich da in seinen grauen Hirnzellen. Links, wo das Bewusstsein sitzt. Was haben Sie eigentlich gegen die Lebenstüchtigen, Robert? Hm? Sie kotzen mich an, mehr nicht. Robert, ich warne dich. Rat heute nicht seinen höflichen Tag. Er hat vor, nicht mehr höflich zu sein. Ach, ich muss doch immer wieder über Lenore nachdenken. Ich denke an Sex beispielsweise. Ja. Na ja, Don war doch ein ziemlich potenter, oder nicht? Ja, ja, was ist jetzt? Ach, meine Güte, das wäre für mich ein Randproblem. Jeder Psychologe weiß, wie unheimlich frustriert und krank du wirst, wenn du darauf verzichtest, wenn du das weglässt. Genau. Den Nonnen geht's doch prächtig. Die werden auch ihre Tricks haben. Also, seit Gary Cooper nicht mehr lebt, ich bin nicht mehr ansprechbar, Herr Roth. Mumpelchen. Manchmal sitze ich da und warte, ob irgendein Prickeln oder ein Wunsch nach sowas von unten im Bauch aufkommt. Seit Gary Cooper nicht mehr lebt. Tod ist tot. Jawohl. Tod ist tot. Für mich jedenfalls. Ja, das sollten Sie hier nicht sagen. Nein. Also jetzt nicht. Nein, ja, ich bin Pharmakologe. Leider kann ich nicht mehr in Illusionen leben. Auch wir nicht, Wissenschaftler. Wir wissen einfach zu viel. Man liest zu viel. Sehr richtig. Doch, es endet. Gut verpackt unter der Erde. Robert, Sie wollen doch nicht etwa wegbleiben. Sie seien Sie ein Lieber. Hat er etwa einen geheimen Rat zum lieben Gott, ausgerechnet er? Darüber und darüber und darüber kann ich nur mit Gott reden. Goethe. Oh, wir Goethe? Wollten wissen, worüber ein Robert reden kann und mit wem und worüber nicht. Ja, genau. Prost, komm her, schrecklich. Alles nicht wahr. Und doch lässt sie es einem fast vergessen, Lenore. Ich hoffe bloß, dass sie sich nicht damit übernimmt, wenn das hier erst alles vorbei ist, auch wenn das Haus leer ist. Naja, zum Glück hat sie die Kinder. Ja, weiß Gott, ja. Von vergessen kann sowieso nicht die Rede sein, schon gar nicht bei einem wie ihm. Also von wegen Berühmtheit, meinst du das? Na, das sowieso nicht. Allerdings, die Nachfrage wird wohl... Na, ich weiß nicht, die Läden drängen ja immer nach. Die Läden. Er wird ja nicht mehr so gefragt sein mit der Zeit. Ich meine, als Komponist. Der Dirigent ist da ohnehin aus sämtlichen Verträgen entlassen. Sie hatte von jeher die Zügel in der Hand. Ich nehme an, sie sorgt dafür, dass er weiter im Gespräch bleibt, aufgeführt wird und so. Schließlich... Auch Mozart ist tot. Mozart, Robert, noch was. Kollegen von Ihnen, viele Kollegen, die erfinden noch Personen, Handlungen und was dazugehört. Das langweilt mich tödlich. Ja, er schlachtet sich selber aus und uns mit. Anders, das behauptet er wenigstens, anders kann er nicht. Es gibt heutzutage mehr und mehr Rechercheure unter den Autoren. Leute, Rechercheure? Leute, die Leute befragen. Das ist doch interessant, oder? Naja, am besten ist man sicher noch dran, wenn man anonym bleiben will. Sei es als Produzent oder als Angehöriger des Kunstproduzenten, welcher Art auch immer. Man hat einen, der abstrahiert. Der was? Einen abstrakten Maler, einen informellen. Einen, der Collagen macht. Keiner schaut da so leicht durch. Keine verzerrten Spuren der Wirklichkeit. Naja, also so übel ist die Wirklichkeit in mir. Auch nicht. Nein, vielleicht hast du. Vor allem, wenn dich diese Köstlichkeiten hier im Munster gehen lassen. Ich finde das viel heute ungerecht. Und es ist einfach Mode, alles zu benörgeln und in den Dreck zu ziehen. Hallo, Christa, komm rüber zu uns. Gegen die Niedergeschlagenheit. Wenigstens so gut es geht. Hier findet Bildungsbürgergeschwätz statt. Ja. Robert ist heute regelrecht ungenießbar. Heute? Ja gesagt. Aber machen Sie, was Sie wollen. Wir genießen Sie. Robert gegen den Strich. Dagegen sind Sie einfach hilflos. Jetzt sagt ja, nur, es dir. Dass er zu viel isst. Ja. Ich meine, es stört etwas. Haben Sie etwa Hunger? Ich habe meistens Hunger. Jetzt bin ich eigentlich längst satt. Aber ich beschäftige mich. Nennt man euch Anti-Niedergeschlagen als Gott. Ja! Sozusagen ein Grüppchen alle Don Carlos. Wir gehen nämlich davon aus, dass er uns gern so hätte essen und trinken nach dem ganzen Friedhofskreuz. Das wäre nichts für ihn gewesen. Das da. Na, ich fand es ganz angemessen. Ja? Eben weil er sehr frei war. Ja. Sehr menschlich und bestimmt. Doch, das stimmt auch. Das stimmt auch. Aber trotzdem Gräber. Man lebt und weiß den Tod. Alles andere ist Beschäftigungstheorie. Robert! James Joyce. Joyce, musst du rufen, Jörg. Oh, Danny! Danny, willkommen. Also jetzt fange ich allerdings an, auf die Sorten zu achten. Was steht denn da auf dem Etikett? Da die Durcheinandertrinkerei geht ab, die da nicht gut. Einen Kater gibt es morgen sowieso. Nur bei Robert, nicht bei seinem Wasser. Der Kater wird euch dann erst zur richtigen Traurigkeit verhelfen. Ihr könnt alles auf den toten Carlos schieben, während es der Restalkohol ist, der euch den Kopf und den Magen verrenkt. So ist er heute. Keine Angst, Christachen. Nein. Einer Grimter macht sich immer gut. Ja, man sollte sich aber doch mal öfter umschauen, ob Lenore nicht zufällig in der Nähe ist. Also immerhin, zwar versteht sie Spaß, aber manchmal... Nein, es hört sich hier nicht sehr salonfähig an. Immerhin ist sie eine Witwe. Da kommt manches auf sie zu. Ja, aber warum, frage ich mich, warum hat er so wahnsinnig unvernünftig gelebt? Ich meine, ich will keine Kritik an ihm, ich rede nicht von Verantwortungsbewusstsein. Na, von was immerhin, ja, die Familie. Ich meine, jeder weiß doch heute, dass Übergewicht die Lebensdauer verkürzt und das Rauchen Krebs erzeugt. 60 Zigaretten pro Tag schwarze. Ne, hat sich halt immer für ein Monstrum an Vitalität gehalten, für einen verschonten. Ja, aber Witwe, das klingt irgendwie pervers. Wieso? Bei Lenore. Doch, wieso? Eine Frau in den besten Jahren oder sogar noch davor. Das ist ja das Reizvolle. Sie hat was Mädchen am Hals. Auch wir haben uns vorhin gefragt, wie hält sie das wohl durch auf die Dauer? Genau. Sie ist zu jung, bei aller Liebe zu ihm, aber lebenslänglich so ohne Gefährdung. Lass mich endlich gerade wenn du das siehst, bester Robert, ist es wenig geschmackvoll. Bis zum Grabe geht ja noch, aber darüber hinaus macht das mal. Und vielleicht sollte sie gar nicht, in seinem Sinn wieder gesagt, so ein Lebensfroher. Er würde sich im Grab rumdrehen bei der Vorstellung, dass seine Lenny eines Tages eine trübe Tasse wird. Wir sind hier nämlich der Auffassung, Unser armer, lieber, geliebter Don Carlos würde sich sämtliche Traumien strengstens verbieten. Ich höre ihn richtig so ganz laut lachen. Ja, genau so. Und Ihnen, Robert? Nein, ich höre uns. Sonst nicht das mindeste Geräusch. Spielverderber, wo bleibt denn Ihre imaginative Fantasie? Robert, jetzt reiß dich doch endlich zusammen. Du bist heute mal ausnahmsweise nicht die Hauptperson. Ja, mein, wir wollen hier ich nehme noch einen. Es kann ja nicht schaden. Oder alles kann nur schaden. Ich hab dir doch gesagt, wir wollen hier einen heiteren spielen. Ihm zu Also ich bin ja hart im Nehmen, aber allmählich wird ein bisschen reichlich viel gestorben. Ja, es geht rein. Ja. Hey, Robert! Ja? Na mal im Ernst. Was hielten Sie von der Feierlichkeit? War wirklich schön angemessen, nicht? Wirklich feierlich. Und die Idee mit der Stereoanlage in der Kapelle und dem Trio aus seiner letzten Komposition, wirklich, Komposition. Nein, das ging zu hart. Das war doch nicht im Geringsten so wehleidig jammertalhaft wie sonst so in Kapelle. Ich fand das alles ganz furchtbar und geschmacklos, geschmäcklerisch. Robert, von deinen Launen hast du inzwischen genug gereicht. Warum finden solche Feiern denn in religiösen Behausungen wie Kapellen statt? Wenn doch keiner was davon wissen will, das finde ich unerlaubt, auch ziemlich armselig eigentlich. Alles soll doch bloß um Himmels Willen nichts mit dem Himmel zu tun haben. Bravo, mal ein gutes Wortspiel. Mal wieder. Nichts mit der Ewigkeit und Gott. Aber ringsum stehen die von euch, wenn auch nicht verachteten, so doch ironisierten religiösen Symbole. Und auf einmal sind sie euch gut genug, halt feierlich. Mir ist das ein Ekel. Warum geht ihr nicht in eine Kneipe, wenn ihr eure Toten verabschieden wollt? Nichts gegen dieses Gelage, aber ich weiß doch nicht. Eher etwas Schlichtes statt dieser Party. Das doch. Zwar bin ich regelrecht verhungert gewesen vorhin, aber trotzdem, du. Ich komme nicht davon los. Wenn einer stirbt, ich meine, wenn er gestorben ist, fällt einem immer ein, was man noch mit ihm vorhatte, bereden wollte und so. Lauter Versäumnisse. Ich muss dabei bleiben. Beerdigungen ohne Religion machen mich trübsinnig. Die kotzen mich an. Geht mir haargenauso. Ist einfach nicht zum Aushalten. Ja. Seit wann sind denn ausgerechnet Sie fromm, Robertchen? Das passt doch nun gar nicht zu Ihren grimmigen Texten und so. Ich bin ganz verdammt auf Trost angewiesen. Ich verstehe nicht, wie jemand das nicht sein muss. Na gut, schön und gut, aber bitte doch nicht so. Nicht per lieben Gott und dergleichen. Die Kunst, ja, die ist es, die mich tröstet, sofern ich das Wort für angebracht halte. Das müssten Sie doch verstehen, Sie Künstler. Haben Sie neulich diesen DDR-Film gesehen? Moment mal, jetzt komme ich natürlich wieder nicht auf den Titel. Pomodoro also, zum Beispiel. Anfang konnte ich überhaupt nichts mit diesem Plastiken vor dem Theater anfangen. Genau. Meinen Sie die DDR-Verfilmung von Effi Briest? Nein, nein, nein, so lange ist das nicht her. Es war ein Stoff aus dem Zweiten Weltkrieg. Man ist einfach eines Tages unsere ganze technischen Mätzchen hier in der westlichen freien Welt leid, die dauernden Überfeinerungen und Überstilisierungen unserer Filme machen. Die Aussage. Die Aussage ist ganz zurück hinter lauter Tricks. Und inzwischen bin ich geradezu ein Pomodoro-Fan geworden. Ich manchmal braucht man einfach eine Anweisung. Also so einem Bronchialkrebs gar nicht daran zu denken. Seitdem heißt es bei jeder Zigarette, die ich auch nur anschaue, denk an Carlos. Mit Recht. Und eine solche Totenfeier werde ich dir ebenfalls nicht veranstalten. Ja. Und weiter heißt es immer noch, und ich besuche dich nie im Krankenhaus. Das kommt auch noch. Ich meine, mit etwas Willenskraft und auch Fantasie. Also übrigens, so heutzutage gehen Pfarrer ja noch. Wenigstens einige von ihnen. Na, die moderneren, aufgeklärten. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, sie sind wahrscheinlich einfach auch skeptischer. Ja, hör auf, es liegt sicher am kritischen Bewusstsein. Wie sollen sie uns, hochzivilisierte Mitglieder der Leistungsgesellschaft, denn auch anreden? Ich meine, so, dass wir überhaupt noch zuhören. Mit der Bibel doch ganz bestimmt nicht, oder? Ich würde nur zuhören, wenn sie es mit der Bibel machen. Sie sehen das vielleicht vom poetischen Reiz her, oder? Ach, das sind doch nur Verlegenheiten. Alle Leute genieren sich vor der Religion. Die Pfarrer genieren sich, weil sie Pfarrer sind. Naja, ich sage ja, aber es gibt auch andere. Es gibt Pfarrer und Pfarrer neuerdings. Wenn sie alle das Angestaubte ein bisschen modernisieren, auch Kirchenlieder sogar. Es gibt jetzt seit einiger Zeit wirklich ganz fröhliche. Nicht mehr vom Jammertal und dem ganzen Trübsinn und dem Zweifel. Sie meinen es aber gar nicht gut mit Carlos. Wieso denn das um Himmels Willen? Sie gönnen ihm kein Jenseits. Während wir hier Hummer in ausgehöhlten Melonen essen, gönnen Sie ihm nur die Würmer unter der Erde. Wir machen es also genauso wie die Würmer, fallen über ihn her. Und zuliebe hat er sich in ein kaltes Buffet verwandelt. Oh, hör mal, ich würde nicht so laut diese Zynismen ausplaudern. Ich würde mich erst mal umschauen, ob seine Frau nicht in der Nähe ist. Also es gibt wirklich Kirchenlieder, die wirklich geradezu weltlich sind. Wirklich. Und nicht alles in Moll, sondern richtig fröhlich. Für mich ist es die einzige Hoffnung, das hier ein Jammertal zu nennen. Oh, Robert, es ist nicht auszuhalten. Es dürft ihr nicht so wörtlich nehmen. Der spinnt eben ein bisschen. Der badet sich davon. Schwierig. Wenn wir es auf der Erde zu schön finden, können wir uns zu schlecht trennen. Warum sitzen wir denn hier? Warum trauen wir denn um die Toten? Warum tut uns denn der Leid, den wir eben begraben haben? Ach was, ich finde eher, der ist zu beneiden. Klar, der ist alles los. Das ist unaufrichtig. Er tut uns ganz verdammt leid, weil er zum Beispiel nicht mehr hier jetzt tüchtig reinhauen, sich besaufen und dummes Zeug reden kann. Deshalb. Wer soll's dich denn hier? Mir tun nicht die Toten leid, mir tun die Hinterbliebenen leid. So ist das bei mir. Also, bei mir geht das so. Ja, selbstverständlich. Mit uns selber haben wir auch Mitleid. Und zwar ein ganz großes Mitleid. Es ist uns allzu unangenehm, dass der Tote so unverfroren war, uns aufzuscheuchen aus unserer öden Lustigkeit und aus unserer Diesseitigkeit, indem er uns daran erinnert, dass wir auch sterben. Zwar kompensieren wir unsere schreckliche Angst mit der Schadenfreude, weil er es war, der daran glauben musste. Wieder einer vor uns an der Reihe. Wir sind nochmal davongekommen, aber die Schadenfreude ist leider nicht ganz ausreichend. Ich finde das Leben ist sicher. Das kann ich nur sagen, wenn ich etwas mehr weiß als Leben, wenn noch was drauf folgt. Sie sind doch nicht womöglich gläubig. Er hat Angst gekriegt vor seiner Angst. Er will jetzt diese Albträume loswerden. Werden Sie uns bloß nicht eines Tages positiv. Werden Sie uns bloß nicht über Nacht an der Baule. Es will mir nicht in den Kopf, wie jemand existieren kann, ohne für Trost empfänglich zu sein. Ich bin ganz verdammt darauf angewiesen. Ja, manchmal geht's nicht anders. Manchmal muss man ihm einfach eine reinhauen. Mich selber macht das ja eher unbeliebt. Ich finde es auch peinlich. Eigentlich ist das ja auch nicht die Rolle einer Ehefrau. Nein, das ist so. Immer die Stärkere sein zu müssen. Naja. Doch, es belastet mich schon ganz schön. Sie müssen mal erwachsen werden, Robert. Sie haben doch ein aufgeklärtes Bewusstsein, wie wir. Wie wir hier versammelt sind. Wir können uns doch einfach keine Illusion mehr machen. Wenn man das mal hinter sich hat, ich meine, die harte Schule, durch die man muss, bis die Illusionen und die sogenannten transzendentalen Hoffnungen, die schönen, trügerischen Utopien einfach futsch sind. Wenn man das mal hinter sich hat, atmet man förmlich auf. Wirklich. Sie müssen mal die Leute einfach sterben lassen. Deine Eltern auch. Ja, er müsste sich einfach nur zusammenreißen und wieder werden, der er war. Das stimmt. Neulich morgens habe ich ihn noch mit dem aufgeklappten Gesangbuch erwischt. Ja, bei Nacht und Nebel ist er ja auf, geistert durch die Wohnung. Kurzum, einmal wollte ich doch sehen, was er da so treibt. Er nennt diese langen arbeitslosen Monate ja seine schöpferische Pause. Er sucht nach einem gerechteren Ton oder sowas. Und was liest er? Eingewickelt in eine Decke und mit einem Gesicht, ich kann euch sagen, die Lieder unter der Rubrik Begräbnislieder. Ja, heute passt's ja. Kollegen arbeiten ja auch immer mal wieder an einem Hörspiel. Er aber lässt sich einfach gehen. Er pflegt seine neue Unlust. Setzt sich aufs hohe Ross. Findet sich einfach nicht erfolgreich genug auf dem Hörspielsektor. Das muss doch nicht gleich der Hörspielpreis der Kriegsblinden sein, sage ich. Ein oder zwei gute Kritiken tun's doch auch. Riecht einem doch kein Zacken aus der Krone, wenn man seine Arbeit tut. Auch auf einem mittleren Niveau. Auch ohne besondere medienbewusste Motive oder was weiß ich. Ja, es ist immer schlecht, wenn einer ins Reflektieren kommt. Ich meine, es ist schlecht für die Produktion, es ist schlecht für den Künstler. Ja, entschuldige mal, es ist doch klar, dass du mit über 40 bist raus aus den glücklichen Jahren. Das ist halt Schluss mit den Jahren der Kreativität. Aber an die Stelle der Kreativität tritt die Erfahrung unter anderem. Die Kollegen machen ja auch weiter und weiter und immer mal wieder von sich reden. Überhaupt fand ich sie früher etwas überzeugender. Ich meine, schon als Person und so, als sie hinfälliger wirkten, so etwas schutzbedürftig. Ich weiß nicht, es stand ihnen gar nicht mal schlecht. Aber es geht mir jetzt besser. Zumindest kann ich mir das jetzt manchmal vorstellen. Nur es steht ihnen nicht so gut. Verstört und so leicht chaotisiert waren sie einfach glaubwürdiger. In sich. Stimmiger, wie soll ich sagen. Es passte ja bisweilen weniger gut in unsere Geselligkeiten, aber bei so jungen Witwen, wie jetzt Lenny eine ist, erhebt sich für mich die Frage, wie klappt das auf die Dauer ohne den Nisosexualis? Nee, selbst wenn man eigentlich als Frau keine triebhafte Frau ist, sexuell. Das versteht mich doch nicht. Aber es ist doch gewissermaßen üblich, dass... Schau mal, die Gesellschaft setzt auch auf diesem Gebiet gewisse Leistungsnormen. Die Wissenschaft auch. Bekömmlich soll es doch auch sein. So ganzheitlich, nicht? Für den Körper. Ja, das ist doch gesund. Der Kalorienverlust. Der Kalorien. Eine höchst wichtige Begleiterscheinung. Gilt aber, glaube ich, bloß für den Mann. Was? Bloß der Mann verliert eine Menge Kalorien. Ja, ich habe die Zahl vergessen, aber es ist eine ganze Menge pro einmal Triebbefriedigung. Ein Beischlag pro Woche und du brauchst einmal weniger auf den Trömparcours. Welche Angst quält Sie zurzeit am meisten? Bei mir ist es der Ischersnerv. Angst. Immer wieder unvermittelt nichts, überhaupt nichts mehr, selbstverständlich zu finden. Den roten Faden innerhalb meiner Biografie zu verlieren. Ohne Beziehung zu mir und meiner Außenwelt dazustehen, ratlos. Ohne ein Zeichen für Selbstverständnis. Seit ich mittags manchmal schlafe, erst recht, da muss ich mich an ein paar Handgriffen festhalten. Ich mache Tee für Johanna und mich. Ich zwinge sie förmlich, einen Sherry zu trinken, damit ich ein Glas aussuchen kann und irgendein Hin und Her stattfinden muss. Ich ziehe Sandalen aus und wieder an. Ich wasche meine Füße, meine Hände. Ich rehabilitiere den gestern verleumdeten Wald, damit er nicht mehr vollsteht mit Wörtern und Namen, sondern wieder Bäume kriegt. Manchmal aber ich trotzdem fern von jeder Aussöhnung und mir selber und allem. Nein, also in einer Kneipe, ich muss das noch loswerden, Robert, das ist nicht der Ort, die Toten zu ehren, bestimmt nicht. Ja, dann meinetwegen im Rathaus, im Bürgerhaus oder wie die Dinge heißen, diese Monstren. Nicht politisch, bitte, sonst flüchtet uns der gute OB noch in einen anderen Zirkus. Dann müssen Sie gar keine Sorge haben, gnädige Frau. Wir da drüben haben bis zum Überschnappen durchgespielt, was für Leute wir noch gerne kennenlernen würden, ehe wir abtreten müssen, wie unser lieber Don Carlo. Das ist eine schicke Sache. Also, um unseren Dichter zu zitieren, mehr oder weniger kurz vor dem Tode. Er behauptet nämlich, das gelte für alle von uns. Ja. Peter Offenheim zum Beispiel wollte einen Staatsrechtswissenschaftler kennenlernen, bevor er stirbt. Das genau. Also, für meine Begriffe war es schwer zu verstehen, aber er meinte wohl einen ganz bestimmten, einen, der emigriert war, glaube ich. Und Sie, Robert? Ja, Robert. Jemand, der ein Bachorchester leitet. Facharzt für Geriatrie. Einen alten Mann und seine alte Frau und beide sind nett und geduldig miteinander. Eine Person, die sich um diese beiden ganz regelmäßig kümmert. Hebbel an dem Tag, an dem er »Wir können uns nicht aus der Welt herausdenken« notierte. Franz Schubert. Dann mach mal einen Punkt. Tote sollten, glaube ich, nicht vorkommen. Nein. Lenore, sie hat die feste Absicht, fast alles sollte sich heute so abspielen, als wäre es ein Fest wie immer. Ja. Wieso fast? Fast alles. Wieso? Na, hör mal, immerhin einer fehlt ja. Vom ersten Schrei an ging's bergab mit uns. Wir hatten sofort die Urangst, nicht als das geliebt zu werden, was wir wirklich sind. Wir haben gleich losgelegt damit, den Wünschen anderer zu entsprechen. Ja, wär mir recht, Billy Schatz, wenn du das beibehalten hättest. Sind das hier nun Vergnügungen oder nicht? Ist das hier nun das ganze Elend der Mitmenschen oder nicht? Ist das nun das Ende von wo wir anfangen, weitermachen wie immer oder nicht? Sie trug und trägt es ungeheuer tapfer. Also, ich weiß nicht, ich selber. Ich breche sicher zusammen. Ja, ein bisschen zu viel Show, meine ich. Oh, ja, diese Unmenge von Leuten alle an den Hinterbliebenen vorbei defilieren zu lassen. Da hatten Sie übrigens einen Weinkrampf. Was ist das? Halt doch mal ein bisschen Ruhe. Lass doch da wenigstens einen Anfang mitkriegen hier. Sag mal, hast du übrigens gelesen? Grundbesitz macht potent. Ja, hat man an Blues beobachtet. Wenn sich einer Grundbesitz erworben hat, kriegt er sofort irre sexuelle und aggressive Kräfte, ja? Die Ex-Bullen trotten gelangweilt durch die Gräser. Aber jetzt halte ich meinen Mund. Guck mal, das ist ja wahrhaftig Baba Steinbeck. Die gute Alte. Oh, da kommt ihr, Lenore. Hallo, so, dass ihr was mitkriegt. Ja, danke. Ah, habt ihr alle zu trinken? Ja, ja. Habt ihr alle zu trinken? Ja. Na, prima. Johnny, komm schnell! Johnny! Johnny, beeil dich! Ja, Moment! So, heb ihn auf. Ich bin noch nicht mit ihm fertig. Die Abreibung genügt. Komm, verziehen wir uns. Lass mich los. Hör zu. Ich habe mich dazu breitschlagen lassen, aber jetzt ist Schluss. Von umlegen war nicht die Rede. Komm los, hau die ab.